setz dich zu mir, her zu mir. Hör, was geschieht, Nachtvogel, flieg. Fliege zu ihr, hin zu ihr. Durch die Nebel der Nacht, wie durch ein schwarzes Meer, mit dem Segel im Wind, Nachtvogel, bring sie mir her. Was ich hier schrieb, meinen Brief hin zu ihr. Was mir noch blieb, Nachtvogel, flieg, ist nur ein Traum noch von ihr. Wie die Feder so leicht, wie der Stahl hart und schwer, sei dein Segel im Wind, Nachtvogel, bring sie mir her. Nachtvogel, bring sie mir her. Nachtvogel, bring sie mir her. Noch hör ich deinen Schrei. Fliege hinauf, ich warte sehr. Nachtvogel, nun bist du frei. Hinauf, ich warte sehr.